Der Nationalsozialismus Adolf Hitlers sieht in einem blühenden Bauerntum den ewigen Garanten einer gesicherten Zukunft von Volk und Nation. Er hat ihm nicht nur die verantwortungsschwere Aufgabe überantwortet, als Grundlage jeder freien und selbstständigen Staatspolitik die Ernährung unseres 65 Millionen Volkes aus eigener Scholle sicherzustellen, sondern er sieht in unserem Bauer den religiösen Träger von Sitte und Kultur und die niemals versiegen dürfende Lebensquelle unseres Volkes. Sollte der Bauer gerettet werden, mussten wir ihn ohne Hemmungen und Bedenken einer zu Ende gehenden Epoche durch entscheidende Schritte energisch aus den Klauen und Klammern des Liberalismus befreien. Wir schufen das Reichsnährstandgesetz, das mit einem Schlage das gesamte Bauerntum aus dieser liberalistischen Wirtschaftsstruktur herauslöste und ihn erst einmal wieder auf seine eigenen gesunden Beine stellte. Mit unseren Marktgesetzen, mit der Bildung fester Preise, die wir vorerst für unser täglich Brot bestimmt haben, haben wir unseren Bauern wieder die Möglichkeit gegeben, auf seinem Hofe disponieren zu können. Das neue Deutsche Reichserbhofgesetz leitet eine entscheidende Epoche deutscher Agrargeschichte ein. Die Erbhöfe sollen wieder die Keimzellen der rassischen Wiedergeburt des deutschen Volkes werden. Einem liberalistischen Krämergeist stellen wir unsere Weltanschauung von Blut und Boden entgegen.